beführte mich hier, dass ich die Fährte verlor. Ich Helm, in welchem Berg warst du so schnell wie das Wild? Woo! sein. Trau dich kaum euch Meichen, euer Drohe schreckt mich auf mich an. Yeah! Meinen jungen Tagen, die Höhe. so singe heit. Liebe ist ein mürrisches Werk, in das reines Zwang zog er mich auf, das einst das Kind von Hüdes erwuchs, einen Wurm im Fellingwald, der lang schon hütet einen Ort. Er lehrte mich schmieden und hier zu schmelzen. Doch was der Künstler selber nicht konnt, des Lehrlings Mute muss es gelingen, eines der Schlag der Spade stücken, neu zu schmieden zum Schwert. Das Atmos Meer hielt ich mir neu, morgenfest schuf ich mir Notung, richtig zum Kampf hinter dem Zwerg.

ich fürchte, Brünnhild. Ist sie daheim? Brünnhild, Brünnhild, bist du wach? So war es sie, die ich zum Rheine schreiten sah. War das ein Horn? Ich habe das Stolz. Befehl.